Warum wird im ersten Kirchengebot der Sonntag eigens erwähnt? Im ersten Kirchengebot wird der Sonntag eigens erwähnt, weil er bei den Christen der Hauptfeiertag ist, wie der Sabbat der von Gott selber angeordnete Hauptfeiertag bei den Hebräern war. Ja. Hauptsächliche Feiertag, der hauptsächliche Tag des Herrn ist einmal der Sonntag, der Tag der Auferstehung und vom Pfingsten, ja, den der Sabbat der Hebräer verlegt worden ist, aus genau diesen Gründen im Neuen Testament.